Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, Donnerstag ist Wölferadio-Tag und deswegen begrüße ich euch zur aktuellen Ausgabe. Länderspielpause ist vorbei und viele fragen sich, warum spielt Julian Draxler bei der Nationalmannschaft wie ein junger Gott und bei uns wie ein einbeiniger Klavierspieler? Das sind Fragen, die zu klären sind. Unter anderem spreche ich darüber mit unserem Stadionsprecher Georg Pötsch. Dann wird natürlich das Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag Thema sein. Darüber rede ich mit Holger Schrapel. Er ist TV-Journalist aus Leipzig und Experte, hat auch eine Dauerkarte für RB. Ja, und dann ein Special, gleich im Anschluss bzw. im Stream unter diesem Stream. Da diskutieren wir die Trainerfrage, von vielen Fans gewollt, gewünscht. Dann machen wir das doch. Zwei treten gegeneinander an, zwei Wölferadio-Zuhörer, die einmal sagen, Hacking muss bleiben und einmal Hacking muss gehen. Darum geht es dann also gleich im Anschluss. Im Blickpunkt. Ja, die meisten werden es erkannt haben, das waren die Fans des VfL Wolfsburg und sie waren zahlreich und es war super schön und es war super toll beim Fanmarsch vor dem Spiel gegen Mainz. Ja, einige von euch werden auch dabei gewesen sein, ganz, ganz viele glaube ich sogar. Und ich möchte an dieser Stelle mal eins sagen, nämlich ein großes Kompliment an alle Fans, an alle Wolfsburger, an alle Leute, die da mitgewirkt haben, die da vorbereitet haben ohne Ende, die tolle Choreo gebastelt haben im Stadion. Chapeau, wenn ich einen Zylinder hätte, würde ich ihn ziehen und würde mich ganz, ganz tief verbeugen. Und es zeigt mir wieder, was hier möglich ist, was in Wolfsburg beim Fußballstandort, beim Bundesliga-Standort Wolfsburg möglich ist. Es war toll, es sah super aus. Ich war sozusagen natürlich hautnah mit dabei, weil wir für Hashtag 20 auch nebenbei gedreht haben. Ganz, ganz tolle Bilder, insbesondere mit einer Drohne im Einsatz gewesen. Ganz, ganz tolle Bilder da sind dort entstanden, die ich gesehen habe. Und da kann man sich wirklich auch drüber freuen. Da kann man sich auch mal stolz vor die Brust, auf die Schulter klopfen, wie auch immer. Könnt ihr gerne tun, denn das war aller Ehren wert. Und ja, wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass in Wolfsburg was gewachsen ist und dass wir in Wolfsburg eine Berechtigung haben, in der Bundesliga zu spielen, sportlich sowieso, aber auch von allem, was drumherum der Fall ist, dem ist wahrscheinlich auch nicht mehr zu helfen. Insofern, ganz toll gemacht, Leute. Ich bin stolz, habe wieder gemerkt, wenn es drauf ankommt, dann sind sie alle da. Wir hatten tolles Wetter, die Aufstiegsmannschaft hatte Spaß. Drumherum ein ganz, ganz tolles, harmonisches Fanfest, so wie es sein soll. Das war aller Ehren wert und darauf kann man auch in Zukunft hoffentlich aufbauen bei ganz, ganz ähnlichen Aktionen. Was natürlich gefehlt hat, waren dann im Anschluss 3 Punkte gegen Mainz. Genug Chancen waren da. Ja, was soll man sagen? Ich glaube, momentan ist es ja wie vernagelt. Man kann machen, was man will, hat man so den Eindruck. So richtig rund läuft es da nicht nach vorne. Die Sache ist durchdiskutiert worden, nach vorne, nach hinten, woran es dann alles liegen könnte. Ich will mich da jetzt auch an dieser Stelle zurückhalten. Ich hatte hinterher die Möglichkeit, Mario Gomez noch vors Mikro zu kriegen in der Mixzone nach dem Spiel. Und ja, der war, ich will nicht sagen, ein bisschen verzweifelt, aber er wusste sich jetzt auch keinen Rat mehr. Und was auch ganz interessant ist, die Mannschaft wusste von den Aktionen der Fans drumherum und hätte gerne etwas zurückgezahlt, so wie Mario dann im O-Ton erzählt hat. Wenn Sie eine Situation wissen, wo ich was anderes hätte machen sollen, dann müssen Sie es mir sagen. Es ist so, es ist, keine Ahnung, es kann Unvermögen sein, es kann Pech sein, wir müssen es rausfinden, wir dürfen auf jeden Fall nicht nachlassen. Es fällt verdammt schwer, wenn sowas 3 oder 4 Spiele in Folge passiert. Ich glaube, die Fans sind enttäuscht, klar, ein 20-jähriges Jubiläum hier in der Bundesliga. Haben wir uns alle anders vorgestellt. Wir wollten den Fans natürlich auch einen Sieg beschenken. Wenn wir ein Tor machen, gewinnen wir das Spiel auch ganz klar. Die Mainzer waren von Anfang an nur auf 0-0 aus. Ja, das mag so sein. Trotzdem darf man natürlich bei allen Ansprüchen, die man hat, auch dieses Spiel dreckig 1-0 nach Hause fahren. Da hat man natürlich dann bis zum Schluss so drauf gehofft. Genug Chancen, hatte ich ja eben schon gesagt, waren da. Und ja, da muss man es auch mal zwingen, wie man so schön sagt. Insofern hätte es eigentlich auch besser ausgehen können, müssen, wie auch immer. Fans haben deutlich ihren Unmut dann zum Ausdruck gebracht. Nach dem Schlusspfiff gab es ein gellendes Five-Konzert. Es war auch nicht besonders schön, so zwischendrin, da hat man auch Rufe gehört, wie wir wollen euch kämpfen sehen, wobei ich auch ganz ehrlich sagen, da muss man der Mannschaft in diesem Zusammenhang eigentlich keinen Vorwurf machen. Der Wille war da, das war auch eine deutliche Steigerung gegenüber dem Bremen-Spiel, aber erhofft, gerade auch von einem Heimspiel, wo jetzt ja das zweite Heimspiel schon 0-0 ausgegangen ist. Man darf sich was anderes erwarten, auch wenn man natürlich gesehen hat, wo soll das Selbstbewusstsein letztendlich auch herkommen, das fehlt dann ein Stück, die letzte Entschlossenheit, wobei ich aber fand, die Mannschaft hat eine Menge reingeworfen, man wollte, man hat getan und es hat dann am Ende nicht ganz gereicht, das kann man bedauern, da kann man auch schimpfen und mit dem Fuß aufstampfen, hilft ja nichts, müssen wir gucken, dass wir am Sonntag dann gegen RB, ja, wieder eine Stimmung auf die Ränge zaubern, die dann die Mannschaft auch pusht und die Mannschaft umgekehrt muss auch wieder genauso entschlossen auftreten und auch spielerisch ein bisschen mehr in die Waagschale werfen, damit es dann endlich mal mit dem ersten Heimsieg sozusagen klappt. Einer hat ja unter der Woche bei der Nationalmannschaft ordentlich Selbstbewusstsein getankt, Julian Draxler, unter anderem mit einem Tor in, oder nicht in, sondern gegen Nordirland. Das war ganz gut, da war er ja sehr, sehr behende unterwegs, hat überzeugend gespielt, auch im Spiel davor gegen Tschechien. Da fragt man sich dann tatsächlich, woran es liegt. Er weiß es offensichtlich selber nicht so genau, sagt dann in einem Interview so richtig, leicht fällt es ihm momentan nicht in Wolfsburg. Da kommen natürlich dann auch die ganzen Leute, die sagen, ja, er will ja eigentlich auch weg und ist mit dem Kopf ganz woanders. Ich glaube, wenn du auf dem Platz stehst und umkurfst da den Keeper und willst ihn eigentlich ganz locker reinschieben und das klappt dann nicht, dann beißt du dir in den Arsch, egal was da jetzt für Summen oder was weiß ich was im Spiel ist. Und deswegen kann ich ihm da jetzt, außer dass er die letzte Entschlossenheit da hat vermissen lassen und den Ball halt einfach reingemacht hätte, kann ich ihm da nicht so viel vorwerfen. Natürlich wünscht man sich ein paar mehr Impulse, so wie es halt auch in der Nationalmannschaft gewesen ist. Und da hat er dann halt das 1-0 gegen Nordirland, bekommt er eigentlich aus einer bescheidenen Situation, war ein bescheidenes Anspiel, kriegt den gut unter Kontrolle und haut den rechts unten rein, wünsche ich mir so eine Aktion endlich auch mal für den VfL, damit auch das Gerede mal aufhört und dass wir tatsächlich auch mal ein paar mehr Punkte auf dem Konto sammeln. Dann können wir auch vielleicht ein bisschen ruhiger arbeiten und das Umfeld beruhigt sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Denn was momentan auch versucht wird, insbesondere von Seiten einiger Medien, ist noch mehr Unruhe reinzubringen beim VfL, noch mehr Trainerdiskussionen, noch mehr miese Stimmung zu verbreiten. Anders kann ich mir nicht erklären, was die Kollegen von 90 Minuten, so ein Internetportal, was unter anderem Powered by Run, also da steckt so ein bisschen Sat.1 hinter, fabriziert hat diese Woche. Nämlich, dass sie ein Zitat von Julian Draxler nach dem Mainz-Spiel genommen haben, der ja so relativ kalt und gefühllos und geantwortet haben soll auf die Frage nach der Trainerdiskussion. So sei halt das Profigeschäft, das ist halt so. Und das wurde dann auch gedeutet als heimliche Attacke auf Hacking. Wörtlich heißt es in dem Artikel, 90 Minuten, wie gesagt, Partner von RAN. Und zwar, Überschrift, Wolfsburg, Draxler schießt gegen Trainer Hacking, Rache gegen dem Wechselverbot. Fragezeichen. Also erstmal, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, ne, wegen des Wechselverbots, aber das nur am Rande. In dem Text heißt es weiter, jetzt schießt auch noch Wolfsburg-Star Julian Draxler gegen seinen eigenen Trainer. Und zwar geht es dann darum, dass er sich dann anschließend nach dem Spiel, musste er sich zu den anstehenden Trainerdiskussionen äußern. Das ist das Profigeschäft, ließ der Mittelfeldspieler verlauten und ging in die Kabine. Und weiter, waren die Aussagen von Julian Draxler ein Seitenhieb in Richtung Führungsetage um Klaus Allofs und Cheftrainer Dieter Hecking? Fragezeichen. Da habe ich mich sehr, sehr drüber aufgeregt, denn, wie es denn der Teufel so will, stand ich da einen Meter daneben, als Julian diesen O-Ton gegeben hat, diesen angeblichen gegen Hacking gerichteten O-Ton. Und den spiele ich euch jetzt gerne mal vor und dann könnt ihr mal selber entscheiden, ob das in irgendeiner Form gegen den Trainer gerichtet war. Das ist das Profigeschäft, da werden sicherlich andere Leute drüber nachdenken und vor allem ihr. Aber wir als Mannschaft tun das nicht. Wir müssen auf unsere Sache fixiert bleiben und uns darauf konzentrieren. Und alles andere können wir nicht beeinflussen, außer wir gewinnen die Spiele natürlich. Also nichts von wegen, er sagte, das ist das Profigeschäft und ging in die Kabine, sondern da kam noch was hinterher, das wurde aber schön weggelassen. Nämlich ganz klar, dass das eher ein Medienthema ist und dass die Medien schon dafür sorgen werden, dass diese Diskussion weiter aufkommt. Also aufgepasst beim Medienbrass, würde ich mal sagen. Also ganz ehrlich, da ist doch jetzt nichts dabei gewesen, wo er gesagt hat, der Trainer ist irgendwie in Frage zu stellen oder sonst irgendwas. Das finde ich äußerst merkwürdig, wie man das daraus konstruieren kann. Und das zeigt nur wieder mal, dass man da sehr, sehr hinhören muss und sehr, sehr aufmerksam sein muss, was einem dort serviert wird. Insbesondere bei auf Klicks aus seinen Portalen, Sportportalen, die wirklich jede, wie auch immer, geartete Nachricht versuchen, zu News zu machen. Das hatten wir ja auch, auch wieder mit Julian, als es dann darum ging, er wird auf alle Fälle wechseln im Sommer, sagt irgendein Berater aus Italien. Hinterher stellt sich raus, das ist gar nicht der Berater von ihm, der hat einfach nur mal seine Meinung gesagt, weil er irgendwie Sportagent ist. Und hinterher bricht sozusagen eine Welle der Entrüstung wieder los, um mit dem Endergebnis, dass dann wieder eine Unruhe entsteht und dass das Ganze noch etwas gesteigert wird. Ähnlich ging es ja auch mit der Diskussion, Mario Gomez bereut angeblich schon den Wechsel, das hätte er in der türkischen Sportzeitung gesagt. Das ist alles Grütze, Leute. Da muss man echt mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und nicht immer alles für bare Münze nehmen, was da ist, oder vielleicht auch mal sich eine Sekundärquelle besorgen, bevor man das in irgendwelche Foren oder irgendwelche Kommentarzeilen haut. Denn da sollte man ein bisschen drauf achten, finde ich, dass wir diese Spirale, die wir jetzt momentan haben, die ja jeder auch verspürt, bei vielen auch verständlicherweise, dass die Ergebnisse nicht stimmen, Unzufriedenheit steigt und so weiter. Aber wir sollten uns da nicht noch von außen zusätzlich noch reinquatschen lassen, um dann etwas zu erreichen, was ja Fans, Mannschaft, Umfeld und so weiter noch weiter aufpeitscht oder gegeneinander aufbringt. Das können wir bei allem letztendlich nicht gebrauchen. Bisschen schade ist es, dass Mario Gomez nicht mitfahren konnte zur Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite konnte er dann zu Hause sich wieder fit machen und ist dann hoffentlich am Sonntag auch mit dabei. Aber er hätte vielleicht ein bisschen Selbstbewusstseinspunkte tanken oder einsacken können, so wie Julian das hoffentlich gemacht hat, die er dann Sonntag hoffentlich auch auf den Platz bringt. Das könnte sein. Und über dieses Thema insgesamt möchte ich auch jetzt sprechen mit meinem ersten Gast. VfL intern. Und Nationalmannschaft ist ein sehr gutes Stichwort, denn mein erster Gast heute hat auch was mit der Nationalmannschaft zu tun, denn er ist auch Stadionsprecher bei der Nationalmannschaft und natürlich bei uns beim VfL Wolfsburg. Ja, kennt eigentlich jeder, der regelmäßig bei uns in die Arena geht. Hallo Georg Pötsch. Hallo, grüße dich Lenny. Ja, Länderspielpause. Pause galt nicht für dich, sondern du warst tatsächlich bei der Nationalmannschaft im Einsatz, hast da gehostet sozusagen und die Ansprachen gemacht im Stadion. Wie kam es denn eigentlich mal dazu? Ziemlich zufällig, glaube ich, schätze ich. Das war im Vorfeld der WM 2006, die ja erfreulicherweise in Deutschland stattgefunden hat, wurde ich angesprochen über einen Kontakt von der FIFA, ob ich mir vorstellen könnte, bei der WM in unserem Lande als WM-Stadionsprecher zu arbeiten. Da musste ich jetzt nicht so fürchterlich lange überlegen, um zu sagen, ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Habe das dann auch gemacht, war Stadionsprecher in Dortmund bei den WM-Spielen, inklusive des deutschen Ausscheidens gegen Italien, was nach wie vor wehtut. Und nachdem das vorbei war, kam dann der DFB auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, das auch für die deutsche Nationalmannschaft muss man sagen, zu machen. Und seitdem mache ich es für die deutsche U21-Nationalmannschaft, ganz selten für die Frauen und für die A-Nationalmannschaft. Und jetzt mal Hand aufs Herz, was macht mehr Spaß, Nationalmannschaft oder VfL? Gemeine Frage. Kommt ein bisschen drauf an, ehrlich gesagt. Also der VfL ist mein Herz und meine Leidenschaft. Insofern ist das für mich zu Hause sein. Aber natürlich, da müsste ich lügen, wenn ich das anders behaupten würde, haben die Länderspiele auch einen ganz besonderen Reiz, weil es ist eigentlich immer große Bühne. Es ist immer was Besonderes, wenn man unsere Jungs mit dem Adler auf der Brust ansagen darf. Ich durfte jetzt im Sommer die deutsche Nationalmannschaft durch Frankreich begleiten. Das hat einen ganz besonderen Reiz und ist was mich immer noch stolz macht und immer noch mit viel positiver Vorfreude und Aufregung zu tun hat. Bundesliga ist natürlich ein Stück weit Alltag, wenn man so will, weil es einfach sehr viel regelmäßiger stattfindet. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auch, nachdem ich jetzt die Nationalmannschaft in Hamburg und in Hannover begleitet habe bei den Länderspielen, freue ich mich auch auf das nächste Heimspiel in der Volkswagen Arena, weil das ist wirklich zu Hause sein. Und also es ist ein bisschen so, wie man sich auf den Urlaub freut, aber man sich auch freut, wieder nach Hause zu kommen, idealerweise. Ja, wer könnte das besser nachvollziehen als ich, der sowohl das Buch 111 Gründe, die Nationalmannschaft zu lieben, als auch 111 Gründe, den VfL zu lieben, geschrieben hat. Insofern weiß ich, was da so in dir vorgeht. Wir haben es Anfang der Sendung ja auch schon thematisiert. Ein Wolf war ja mit dabei bei der Nationalmannschaft, auch sehr gute Spiele gemacht zum Teil, Tor gemacht gegen Nordirland. Julian Draxler, wie hast du ihn wahrgenommen? Er hat ja selber gesagt, dass er so ein bisschen ja besser unterwegs ist, gerade in der Nationalmannschaft, dass es ihm da leichter fällt als in Wolfsburg, wo man ein bisschen auch in der Krise steckt. Wie siehst du die ganze Sache? Wie hast du ihn da gesehen? Also in Hamburg ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass er einen sehr, jetzt mal bildlich gesprochen, leichtfüßigen Eindruck machte. Also er war sehr laufstark unterwegs und hat tatsächlich viel Bewegung ins Spiel reingebracht. Ein Stück weit kann ich das auch so auf der menschlichen Ebene auch nachvollziehen. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch öfter erlebt, dass Spieler, die in ihren Vereinen nicht so in Tritt gekommen sind, dann bei der Nationalmannschaft plötzlich aufgespielt haben, wie Gott weiß was. Natürlich, klar, du hast irgendwie ein anderes Umfeld, du hast ein Stück weit so einen Tapetenwechsel, ein anderes Trikot, andere Abläufe, andere Mitspieler. Da fällt es natürlich einfacher, die Dinge, die dich vielleicht so im Ligabetrieb so an deinem täglichen Arbeitsplatz manchmal beschäftigen, Gedanken, die du dir vielleicht machst, die du im Hinterkopf hast, die dann einfach von sich zu schieben, das ist dann ein Stück weit so eine Ausnahmesituation. Und klar, wenn man davon ausgeht, dass die Psyche auch eine Rolle spielt, gerade bei unseren Offensivkräften, die dann vorm Tor idealerweise nicht den letzten drei Großchancen nachtrauern sollen, sondern den Kopf frei haben sollen und die Hütte machen sollen. Das ist dann vielleicht einfacher, wenn man in einem anderen Umfeld unterwegs ist, mit der Nationalmannschaft, anderer Trainer, andere Mitspieler, insgesamt andere Abläufe. Da fällt es vielleicht dann einfacher, so das, was einen sonst so beschäftigt, was man im Hinterkopf hat, dann einfach für die Zeit mal zu den Akten zu legen. Meine Hoffnung ist, dass er sich möglichst viel davon, von diesem Gefühl mitnimmt und bewahren kann und damit vielleicht, wenn er dann jetzt von der Nationalmannschaft zurückkehrt zu unseren Wölfen, dann einfach auch im Kopf ein bisschen freier ist und vielleicht dann das Selbstbewusstsein und so die Selbstverständlichkeit in diesen 1:1 Situationen, wo es ja wirklich um Bruchteile von Sekunden manchmal geht, dann auch für uns in unserem Trikot dann auf den Platz bringen kann. Insofern, das vielleicht noch als Nachsatz, deswegen fand ich es auch wirklich sehr, sehr, sehr, sehr schade, dass Mario Gomez nicht mitfahren konnte zur Nationalmannschaft, weil ich glaube, dem hätte das auch gut getan. Jetzt hast du mit dem Satz eben nicht in Tritt kommen eine hervorragende Überleitung geliefert, nämlich zur sportlichen Situation beim VfL. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass die Mannschaft noch nicht so in Tritt gekommen ist in dieser Saison? Ganz schwer zu beantworten. Ich glaube, das sind dann ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Klar hatten wir Veränderungen in der Sommerpause. Klar hatten wir jetzt nicht so die allerbeste Saison davor gespielt. Das heißt, der eine oder andere wird sicherlich auch vielleicht noch ein bisschen was im Hinterkopf haben von der vergangenen Saison. Dann kam dieses ganze Wechseltheater, all die Schlagzeilen, die mich ehrlich gesagt eigentlich vor allem genervt haben und mir irgendwann auch ehrlich gesagt ein bisschen wehgetan haben als einer, der zwar nicht in Wolfsburg lebt, aber da definitiv sein Herz zu Hause hat, wenn die halbe Republik sich Gedanken darüber macht, wer alles meinen Club verlassen will, dann tut mir das weh. Und ich glaube, dass auch wenn kein Spieler das wahrscheinlich so direkt bejahen würde, aber das haben unsere Jungs mit Sicherheit auch irgendwie zumindest am Rande mitgekriegt. Und ja, du hast ja gefragt, was die Gründe sind, warum das bisher noch nicht so richtig läuft. Ich, wie gesagt, eine einfache Antwort, glaube ich, gibt es dafür nicht. Ich muss aber auch eins sagen, mir ist es manchmal auch zu einfach zu sagen, wir brauchen jetzt einen neuen Trainer oder das war alles Mist, was wir an den ersten 6 Spieltagen gespielt haben. Ganz so sehe ich nicht. Natürlich ist das enttäuschend, wenn du zu Hause gegen Mannschaften wie Mainz keinen Dreier holst. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch in unserem Stadion schon genug Spiele gesehen, die wir definitiv schlechter gespielt haben, dreckig mit 1:0 gewonnen haben und danach hat niemand die Diskussion aufgemacht, ob es uns an der sportlichen Qualität fehlt. Jetzt spielen wir teilweise besser als das, was die Ergebnisse hergeben. Also auch das Dortmund-Spiel ist für mich so ein Beispiel, was mit 1:5 für mich deutlich zu hoch eingepreist ist. Das hätte auch anders laufen können. Dortmund war stark, aber wir waren auch nicht so viel schlechter. So ein Spiel verlierst du dann deutlich und dann wird alles in Frage gestellt. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, das ist jetzt sehr viel Bauch und ich kann das auch nicht mit harten Fakten belegen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir im Moment eher eine Ergebniskrise haben, die natürlich sich dann irgendwann auch zu einer sportlichen Krise auswachsen kann. Da kennen wir alle die Mechanismen des Geschäftes. Aber hätten wir zwei von den 0-0s, die wir schon gesehen haben, schmutzig und meinetwegen auch ein bisschen glücklich mit 1-0 gewonnen, wäre die Diskussion eine ganz andere. Die schlechten Ergebnisse haben natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Stimmung bei den Fans. Herrscht eine große Unzufriedenheit, ist ja sozusagen auch fast jeden Tag zu lesen und irgendwo in den Foren zu spüren. Da wird ja auch immer wieder geschrieben, ja, in der Mannschaft stimmt's nicht irgendwie, die sind sich nicht grün oder sonst irgendwas. Jetzt bist du jemand, der auch vergleichsweise dicht dran ist, der die Mannschaft auch trifft außerhalb des Stadiongeländes, bei Veranstaltungen und so weiter und so fort. Welchen Eindruck machen denn die Jungs auf dich, wenn du sie so ja außerhalb triffst, ist von der Stimmung her, von dem Umgehen miteinander? Also den Eindruck, dass in der Mannschaft grundsätzlich irgendwas nicht stimmt, den kann ich so überhaupt nicht teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich stelle keine große Veränderung fest, stelle nicht fest, dass die irgendwie nicht miteinander können. Natürlich gibt es immer mal so Phasen, die aber dann auch viel mit sportlich guten Phasen zu tun haben, wo es einfach insgesamt lustiger ist und die Jungs mehr Blödsinn miteinander machen. Aber wenn ich unsere Spieler erlebe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die sich jetzt irgendwie in Sack und Asche kleiden oder sich den ganzen Tag nur überlegen, was jetzt gerade alles missläuft oder wie auch immer. Also ich kann nicht bestätigen, dass wir in der Mannschaft, zumindest was meine Wahrnehmung angeht, insgesamt im Moment ein Stimmungsproblem hätten. Kommen wir mal zu deinem Job als Stadionsprecher in Wolfsburg. Gibt es da irgendwie ein Ritual, was du regelmäßig dann vollziehst, um dich hervorzubereiten? Wie läuft das so bei dir ab? So richtige Rituale, lass mich mal überlegen. Nee, ich bin eigentlich auch, das Einzige, wo ich ein bisschen abergläubisch bin, sind meine Schuhe. Habe ich eigentlich fast immer die gleichen Schuhe an, zumindest pro Saison. Und ich bin tatsächlich auch schon mal, ich wohne ja in der Nähe von Hannover, was mit meiner Familie zu tun hat. Und ich bin tatsächlich auch schon mal kurz vor Peine auf der A2 umgedreht, also ordnungsgemäß, nicht gegen den Strich, und bin zurückgefahren, weil mir aufgefallen ist, dass ich falsch Schuhe anhabe. Das ist so ein bisschen Aberglaube, aber ansonsten bin ich da weitgehend ritualfrei. Jetzt hast du mir ja eine große Sache voraus, von der ich immer geträumt habe, nämlich mal selbst vor der Nordkurve zu stehen oder die Mannschaftsaufstellung zu verlesen bzw. ordentlich einzupeitschen. Jetzt verrat mir doch zumindest mal, was ist denn das für ein Gefühl? Immer noch großartig. Also ich mache das ja inzwischen auch schon ein paar Tage und das ist nie Routine geworden und wird auch nie Routine werden. Ich bin oft selbst davon immer noch überfahren, dass ich Gänsehaut habe, wenn ich merke, wie die Kurve reagiert, und du kommst halt einfach wirklich bis zu den Ohrläppchen voll mit Adrenalin aus der Aufstellung raus, gehe dann auf die Nordkurve zu und gehe dann hinten rum zu meinem Moderationstischchen da am Spielertunnel, und dann bin ich halt wirklich komplett unter Strom. Also das ist, auch wenn man das irgendwie schon oft gemacht hat und lange gemacht hat, und das wird nie Routine werden, und ich bin da, verfalle da oft noch in so in ganz tiefe Demut, dass ich das machen darf, weil ich das wirklich als absolutes Privileg und Geschenk empfinde, das machen zu dürfen. Es ist auch gar nicht so wichtig. Natürlich freue ich mich, wenn das Haus ausverkauft ist, und natürlich freue ich mich, wenn der Gegner Borussia Dortmund oder Bayern München heißt, aber ich freue mich auch, wenn vielleicht nur 23.000 da sind und es gegen einen Aufsteiger geht, dann bin ich da genauso euphorisch und angefasst wie bei jedem anderen Spiel auch. Also für mich ist jedes Heimspiel echt ein absolutes Highlight. Wenn du mal krank bist, dann sagst du Bescheid, dann mach ich das. Ja, ich war ein einziges Pflichtspiel, das ich für den VfL nicht gemacht habe, seit ich stadionfrei bin, und das war der Tag, als meine Tochter zur Welt gekommen ist. Das war ein damals UI-Cup-Spiel, und Mathilda ist um 17:45 pünktlich kurz vor der Halbzeitpause zur Welt gekommen, und das war das einzige Spiel, was ich nicht gemacht habe. Ansonsten, das ist jetzt komplett leid für dich, aber also solange noch der Kopf auf den Schultern ist, wirst du mich im Stadion sehen. Was ist denn das für eine Arbeitseinstellung? Hättest du doch damals nach der Geburt zur zweiten Halbzeit da sein können. Hätte ich theoretisch schaffen können. Möglicherweise hätte ich dann ein bisschen Ärger mit meiner Frau gekriegt, nachvollziehbarerweise. Warum bloß? Kann ich gar nicht verstehen. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt haben wir ja aus Fansicht ein richtiges Highlight hinter uns, nämlich vor dem Spiel gegen Mainz, großes Fanfest, dann der Fanmarsch. Du warst ja beim Fanfest selber noch mit da, hast die Aufstiegsmannschaft von damals interviewt und hast hinterher wahrscheinlich auch die Bilder gesehen vom Fanmarsch und so weiter. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das siehst? Großartig. Also auch da ging es mir so, dass viele von den Jungs aus der Aufstiegsmannschaft erlebe ich ja auch sonst so das Jahr immer mal wieder, weil wir uns im Wolfsburg im Stadion sehen oder bei Veranstaltungen sehen oder ich sie bei der Traditionsmannschaft treffe. Also die kenne ich und das ist jetzt auch nicht fürchterlich außergewöhnlich ist, dass ich die treffe. Und trotzdem, als die dann die Jungs da so alle neben mir neben uns standen und auch ein bisschen angefasst waren, also das hat man Roy und Dummy, zwischen denen ich da eine ganze Zeit lang stand, denen hat man das auch angemerkt, dass die auch deutlich berührt waren davon, da jetzt nochmal so hochleben gelassen zu werden, 20 Jahre nach unserem Aufstiegsspiel und das ist mir auch so gegangen. Also ich fand das großartig, ich fand vor allem auch klasse, dass das quasi von Fans für Fans organisiert war. Etwas, was uns ja außerhalb der Stadt und unserer Fan-Community auch nicht immer zugetraut wird, dass solche Sachen von den Fans autark quasi gemacht, veranstaltet, organisiert werden. Das war wirklich klasse, ein sehr beeindruckendes Bild. Ich konnte leider bei dem Fanmarsch dann nicht selber dabei sein, weil wir schon in die Arena rüber mussten zum Spiel. Aber ich habe die Bilder gesehen und ich habe auch von der Arena aus ein ganz bisschen was gesehen auf der Berliner Brücke. Und das war einfach ein geiles Bild. Also ich glaube, wenn man die Videos, die ja reichlich in den sozialen Netzwerken kursieren, wenn man sich die anguckt, dann kriegt man schon so einen Eindruck, wie Mörder das gewesen sein muss, wenn man da mittendrin gestanden hätte. Und dann nochmal richtig und in Ruhe angucken, kannst du es dir ja bei dem Film Hashtag 20, der da entsteht. Da freue ich mich drauf. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr da zusammenschnippelt. Also das steht fest bei mir im Kalender. Ich erwarte im Sommer 2017 da eine rauschende Premierenfeier. Ja, die wünsche ich mir auch. Gucken wir, was wir machen. Aber mit den Bildern hast du vollkommen recht. Das, was ich schon gesehen habe, das ist ja schon nicht so schlecht. Das erwarte ich auch. Also ja, da liegt dabei jetzt bei euch. Da müsst ihr jetzt wirklich was Schönes abliefern. Aber ich glaube, mindestens bei dem Fanfest habt ihr da ja schon wahrscheinlich reichlich schönes Material gedreht. Na, ob ich mit dem Druck jetzt umgehen kann, das ist dann nochmal eine andere Frage. apropos Druck. Sonntag wieder ein Heimspiel, bist natürlich auch dabei gegen RB Leipzig. Ja, wie geht's denn aus? Wie wird's denn für uns laufen? Also ich, wenn ich bei Tippspielen mitmache, tippe ich sowieso bei uns immer auch auf Sieg, egal ob zu Hause oder auswärts. Und ich gehe auch für Sonntag davon aus, dass wir sehr gute Chancen haben, die drei Punkte bei uns zu Hause zu haben. RB Leipzig ist sicherlich einer der unangenehmeren Gegner in dieser Phase, die man haben kann, weil die bisher wirklich eine überraschend starke Saison spielen. Das hätte man von einem Aufsteiger sicherlich so grundsätzlich schon mal nicht erwartet. Und selbst von Leipzig, die ja unter etwas anderen Vorzeichen in die erste Liga aufgestiegen sind, wahrscheinlich so stark auch nicht erwartet. Ich glaube aber, das kann auch durchaus gut für uns sein, dass da eine spielstarke Mannschaft kommt, die wo von vornherein klar ist, dass die uns alles abverlangen werden. Und sollte es noch dieses Hinweises bedürfen, denke ich, dass der von Dieter Hecking mit Sicherheit kommen wird und die Mannschaft sich dessen bewusst sein wird, dass das nicht das klassische Spiel eines etablierten Erstligisten gegen einen Aufsteiger ist, sondern da werden zwei Mannschaften sich gegenüberstehen, die auf Augenhöhe sind und die beide das Spiel machen wollen. Und insofern, ich erwarte eine sehr unterhaltsame Partie, die wir knapp aber verdient gewinnen werden. Ja, und da ich auch noch Sonntag Geburtstag habe, erwarte ich natürlich drei Punkte als Geschenk. Ja, Christe, verspreche jetzt einfach mal. Ja, dann nehme ich dich ganz klar beim Wort. Das war Georg Pötsch, unser Stadionsprecher beim VfL Wolfsburg. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Kurzpassspiel. FIFA-Boss In Flagranti, oder wie der heißt, hat bekannt gegeben, dass er gerne die WM, ja, aufblähen, schönes Wort, wollte ich ja immer mal sagen, aufblähen möchte irgendwie, spielen ja demnächst 128 Mannschaften oder so, keine Ahnung, irgendwer, wer genug Geld bezahlt, darf dann wahrscheinlich mitmachen, ja, das ist sozusagen eine Garantie für alle Mannschaften, dann irgendwann mal bei der WM dabei zu sein. Nach der Ankündigung gab es spontan in Amsterdam Freudenkundgebungen. Ja, lange haben die Fans auf Oli Kahns Zukunftspläne gewartet, aber statt so ein Engagement beim FC Bayern anzunehmen oder so, wird er Trainingseinheiten via Internet führen. Oh, das hat viele überrascht. Auf dem Trainingsplan sollen unter anderem stehen Stollen anspitzen, Beißtherapie und Bananen aufsammeln. Neapel sucht Ersatz für den verletzten polnischen Stürmer, den die da haben. Weiß gar nicht mehr den Namen, ist auch unwichtig. Im Gespräch ist, und das hat ganz, ganz viele überrascht, der 38-jährige Miro Klose, der aktuell vereinslos ist. Tja, eine weitere Alternative soll nach Angaben des Clubs Uwe Seeler sein. Kombinationsspiel. Und da beschäftigen wir uns natürlich mit dem kommenden Gegner am Sonntag, dem letzten Spiel des Spieltags gegen RB, Rasenballsport, Red Bull Leipzig. Und dazu begrüße ich einen Experten, nämlich Holger Schrapel. Er ist TV-Journalist aus Leipzig und hat auch eine Dauerkarte für RB und ist entsprechend Fan. Hallo Holger. Guten Abend. Holger, von vornherein war ja eigentlich klar, dass RB kein normaler Aufsteiger sein wird. Jetzt ist der Auftakt in die Bundesliga-Saison sehr gut gelaufen für euch. Hättest du damit aber in der Tat so gerechnet? Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir nach den paar Spielen jetzt mit 12 Punkten dastehen, nach 6 Spielen. Also für mich war das Ganze am Anfang eine große Wundertüte. Ich habe absolut keine Erwartung gehabt, kein Gefühl dafür gehabt, wie das wohl starten könnte. Natürlich hat man so Träume und gerade bei so einer jungen, geilen Mannschaft, hält man das auch immer für möglich, dass es eben so abgeht, wie es eben gerade abgeht. Ja, aber erwartet habe ich das auf keinen Fall, gar nicht. War für euch so entscheidend ein bisschen mit das Spiel gegen Borussia Dortmund so ein richtiger Turbozünder nochmal? Na, ich weiß nicht, also gesetzt den Fall, es wäre 0-0 ausgegangen. Ich glaube, der Hasenhüttl hätte da auch nicht anders spielen lassen. Also natürlich ist aber das so ein Moment, ne, wenn dann irgendwie halt so 45.000 Leute im Stadion noch nach hoffen und harren, dann kurz vor Ende dann natürlich noch so ein Geschenk kriegen, so ein spätes Tor für die eigene Mannschaft, das löst natürlich was aus und das überträgt sich dann wieder zurück auf die Mannschaft, ganz klar. Die laufen dann noch mehr, noch schneller. Doch, das glaube ich schon. Du hast den Kollegen Hasenhüttl angesprochen. Welchen Anteil am Auftakterfolg hat er denn und wo sind denn die Unterschiede zum Vorgänger und jetzigen dann ja Sportchef bei RB Leipzig, zu Ralf Rangnick? Insgesamt sehr schwierig, weil die Aufgaben in der ersten und zweiten Liga aus meiner Sicht sehr, sehr unterschiedlich sind. Man kann natürlich aber auch schon am Spiel einiges feststellen. Also die taktische Grundordnung hat sich so geändert zu einem klaren 4-4-2 vor allen Dingen. Also mit zwei klaren Mittelstürmern, die da vorne drinstehen, dann sofort alle anlaufen. Das war früher ein bisschen anders. Dann ist das Gefühl auch ein bisschen mehr über außen als bei Rangnick. Und es ist gefühlt noch ein bisschen so schneller gewollt hektisch sozusagen. Das ist schon ein Unterschied zu früher. Aber ich glaube, der Hasenhüttl hat es auch selber gebaut. Die haben auf einem festen Fundament aufgebaut jetzt. Sie haben auf diesem Rangnick-Fußball, den eben der Rangnick letztes Jahr auch 1:1 genauso umsetzen konnte, wie er das gerne wollte, halt dann das oben drauf gesetzt. Und der Hasenhüttl sagt ja auch immer, er baut oft so viele Automatismen auf, die es halt gibt in dieser Mannschaft, wo nicht so viele Neuzugänge spielen, sodass es dann quasi ein bisschen einfacher ist. Und ich hatte ja auch die Hoffnung, dass man in der ersten Liga einfach mehr Platz hat und dass es alles ein bisschen besser funktioniert gegen Mannschaften, die sich eben nicht nur wie, was weiß ich, Sandhausen oder so hinten reinstellen und auf die Skibeine hauen, sondern dass man es eben mit Mannschaften zu tun hat, die mitspielen wollen und das funktioniert dann natürlich auch besser. Ralf und Ralf ist nochmal ein gutes Stichwort. Ist denn Ralf Rangnick hingegangen und hat gesagt, ich suche unbedingt jemanden, der meine Art des Fußballs weiterführt oder darauf aufbaut? Können die sich ab? Wie ist da so die Gemengelage? Also ich glaube ja wirklich, dass die sich sehr, sehr gut verstehen. Natürlich bin ich trotzdem Leipzig natürlich sehr, sehr klein ist, da nicht nah genug dran, um das abschließend zu beurteilen. Aber dem Hasenhüttl, dem hat das natürlich gut gefallen, dass der Rangnick da wirklich auch über Jahre an dem dran war und ihn immer so ein bisschen hofiert hat und was jetzt so im Nachhinein immer so mal peu à peu rauskommt und so, dass zumindest dieses innige Gefühl seines Herrn Hasenhüttl gegenüber Rangnick auf jeden Fall da ist und dass da auch eine gegenseitige hohe Wertschätzung da ist, die natürlich auch zu einem Großteil darauf beruht, dass der Fußball, den die propagieren, wirklich nahezu identisch ist. Halt so dieses Konzentrieren aufs Gegenpressing, auf die langen Pässe nach vorne und so weiter. Das ist sehr, sehr ähnlich und ja, die schätzen und mögen sich. Das ist so mein Eindruck von außen. Du begleitest das Projekt RB, wie es immer so schön heißt, ja schon quasi von Beginn an, bist da von Anfang an mit dabei gewesen. Die Frage ist, ein paar Unterschiede hast du jetzt schon angesprochen, aber von der fußballerischen Qualität her, von der fußballerischen Philosophie, Leipzig steht immer sehr oder wird damit in Verbindung gebracht, Tempo-Fußball, frühes Pressing, attackieren, ist das immer noch so, gerade auch wenn man die Defensivleistung dann nimmt, wo man auch gerne mal sagt, dann kassieren wir halt einen mehr, aber nach vorne gibt es halt Vollgas, ist das immer noch so oder hat die Mannschaft so einen gewissen Reifegrad, einen Reifeprozess auch durchgemacht? Na, ich finde, dass man diese Art von Fußball jetzt noch viel besser durchbringen kann. Ne? Also natürlich funktioniert Pressing und vor allem Gegenpressing-Fußball natürlich am besten gegen Mannschaften, die mitspielen wollen. Und die hat man halt in der ersten Liga, wie gesagt, mehr. Und insofern ist sozusagen dieses Spiel noch konsequenter. In der zweiten Liga hatten wir letztes Jahr wirklich sehr, sehr häufig so eben Mannschaften da, die einfach nur mit purem Kampf, purem Willen uns auch haben mal totlaufen lassen und wo wir dann so, wie zum Beispiel gegen St. Pauli in der Hinrunde, uns dann halt totgelaufen haben und dann noch ein spätes Gegentor gefressen haben. Unser damals Lien, der das auch gesagt hat, so, das war genau so sein Plan, der dann auch funktioniert hat, das funktioniert jetzt so nicht mehr. Also das ist wirklich, ja, eine konsequente Fortführung des Fußballs, den es hier schon seit der Rangnick-Ära gibt, die eben jetzt einfach nur noch verfeinert wurde. Was sich nicht geändert hat, sind ja sozusagen die Anfeindungen. Damit war ja auch insofern zu rechnen, dass RB sehr, sehr kritisch gesehen wird von vielen Vereinen und vielen Fans in der ersten Liga. Die Fans von Dortmund haben ja das Spiel boykottiert. Dann fliegt man einen Bullenkopf beim Pokalspiel in Dresden. Hat sich das aber insgesamt verändert? Ist es weniger geworden? Ist es mehr geworden? Wie ist das aus deiner Wahrnehmung? Zum Boykott von Dortmund kann ich sagen, Boykott ist auch, wenn der Gästeblock mit 4000 Karten weg voll ist, dann das ist Boykott offensichtlich. Aber sowas gegen Dortmund. Naja, die Anfeindung. Also ich für meinen Teil kann damit sehr gelassen umgehen. Ich verstehe teilweise Kritik und ich kann verstehen, dass Leute, die nicht in Leipzig leben und dieses Elend hier in den letzten 25 Jahren mitgemacht haben, ein Problem mit Red Bull haben. Solange das friedlich läuft, ist mir das wirklich vollkommen Latte. Also das ist mir wirklich vollkommen egal, was da für Plakate hochgehalten werden und so weiter. Was halt nicht geht, ist solche Trottel wie in Köln, dann so dann auch gerne mal körperlich und Einfahrten blockieren und also ganz besonders toll aus Kölner Sicht halt Eier und Tomaten auf Fans, die eben bei uns auch aus Frauen und Kindern bestehen, die dann auswärts mitfahren. Da fällt ihm auch nichts mehr ein dazu. Das ist der Gipfel der Dummheit. Das finde ich scheiße, ansonsten kann ich mit allem umgehen. So zum Beispiel gegen Gladbach, da haben die so Plakate hochgehalten, so Traditionsverein seit 1900. Das ist dann so beim Leipziger Fanblock auch gerne mal, wenn es halt so RB-feindliche Gesänge gibt, dann wird auch gerne mal applaudiert, weil manchmal ist ja doch was Neues dabei. Ansonsten höre ich mir das halt seit 7 Jahren an und ja, da gibt es jetzt nicht so viel, was mich überraschen kann. Um auf das Spiel vom Sonntag zu kommen, jetzt ist die sportliche Situation beim VfL Wolfsburg im Gegensatz zu euch ja nicht so berauschend momentan. Wie nimmst du das wahr? Was siehst du da? Wie beurteilst du das aus der Entfernung? Klar, es gab wieder mal einen Umbruch und klar, na, so Tor wie Diego ausgewechselt, dann auch so viele neue Leute und so weiter. Aber dass das jetzt so geendet hat, hätte ich nicht gedacht, dass das hier so weit hinter uns steht. Aber ich muss auch sagen, ich weiß auch, wie Fußball läuft. Ne? Also ich habe den Eindruck gehabt, dass gerade bei euren Spielen auch gerne mal so in den Moment, das Momentum bei euch gefehlt hat. Dort, wo bei uns, was weiß ich, der Herr Schürrle gegen Dortmund in der 70. Minute oder so übers Tor schießt, dann kriegt ihr halt einen. Und dann hat der Herr Gomez gerade mal wieder einen Knoten in den Füßen und so weiter. Und dann werdet ihr teilweise für gar nicht so schlechte Leistungen bestraft. Aber also das ist so mein Eindruck aus der Ferne. Deshalb nehme ich das auch das Spiel jetzt nicht so wahr, als dass wir jetzt da mit der großen Favoritenrolle hinfahren und das euch dann weghauen werden oder so. Das ist weit, weit weg davon. Wie gesagt, es ist ganz schön viel passiert, wenn man auch in der Abwehr guckt und so weiter bei euch, aber nichtsdestotrotz habt ihr eine Mannschaft, die aus meiner Sicht auch vernünftig zusammengestellt ist. Ne? Aber das ist halt so, es gibt den positiven Lauf und es gibt den negativen Lauf. Das, was ich dazu sagen kann. Was erwartest du denn dann konkret für ein Spiel am Sonntag? Wenn wir, oder andersrum, wenn diese Verunsicherung, die bei euch offensichtlich vorhanden ist, wenn ihr die tatsächlich weiter so darstellt, dann kann es auch bitter für euch enden. Dann kann es so enden wie gegen den HSV. weil wenn unsere Mannschaft erstmal am Rollen ist, dann ist das wirklich eine Urgewalt, ja. Und wenn das allerdings nicht so ist, wenn ihr den Zugriff kriegt, wie es zum Beispiel Köln sich ganz exquisit gut gemacht hat, dann ist es ein offenes Spiel, das ausgehen kann, wie es ausgehen kann. Dann sag doch mal, wie es ausgeht. 2-1 für uns, denke ich. Ja, dann wäre bei uns die Kacke, glaube ich, richtig am Dampfen. Das glaube ich. Aber ja, das ist dann halt wirklich bitter. Also so, ich weiß nicht, also ich halte ja auch viel von dem Hacking eigentlich, aber irgendwie hat der auch gerade so die Fortune oder so. Weiß nicht, so fühlt sich das von außen an. Ja, die hat er leider nicht im Moment. Hat er nicht, genau. Also, das ist etwas merkwürdig. Und dann, wie gesagt, ich freue mich halt, wir haben ein paar Spieler, die in der zweiten Liga noch nicht so super geglänzt haben, die jetzt sich aber in der ersten Liga so richtig austoben können, dass so vor allen Dingen so der Sabitzer ganz vorne weg, der wirklich ein grandioser Spieler ist, ein Stinkstiefel, schnell, torgefährlich, immer geht immer drauf, ist so eine absolute Heißkiste. Ich glaube, wenn man den bei uns ausschaltet, dann ist so auf der Gegenseite schon viel getan. Dann, ich weiß nicht, wir spielen ja halt seit 4 Jahren eigentlich immer so mit einem Spielzug, der lange Ball auf Yusuf Paulsen, der ihn dann abschirmt, verarbeitet und den nachrückenden Leuten auf die Füße legt. Das, wenn ihr es schafft, den auszuschalten, dann wird es noch offener. Ihr habt 12 Punkte bisher auf dem Konto, wenn man das so hochrechnet, dann seid ihr ja ganz klar mit im Meisterschaftsrennen drinnen, ne? Na, Meisterschaft auf gar keinen Fall. Nee. Also so im Nachhinein betrachtet ist ja dieses Spiel gegen Dynamo Dresden, wo wir eben unsere zwei Gesichter gezeigt haben, ja, der sehr, sehr einprägsam und zeigt auch vieles von unserer Mannschaft. So, wir können, wenn wir im Rollen sind, wirklich alles weghauen. Und wir können aber eben, wenn es nicht läuft, dann wegen unseren vielen jungen Spielern, die dann vielleicht auch mit so einer Situation gar nicht umgehen können, auch mal total sinnlos Spiele verlieren oder wieder herschenken. Und das ist eben möglich. Deshalb Meisterschaft, also ganz, ganz ausgeschlossen, wirklich null. So, dann, also Europa League halte ich für denkbar, aber selbst da halte ich für unwahrscheinlich. Wirklich. Das hört sich jetzt gut an, 12 Punkte und so, aber das ist eine so junge Mannschaft, das sind so viele Jungs, so Orban zum Beispiel oder Halstenberg oder Dämme und so weiter, die noch nie hochklassig gespielt haben, die sind jetzt auf einer guten Spur, die sind im Flow, aber da verliert man mal ein, zwei Spiele unglücklich und dann ist es vielleicht nicht ganz so dolle und dann ist die Selbstverständlichkeit auch flöten. Dann wären wir vielleicht Zwölfter oder so, womit ich gut leben könnte. Ah, Understatement vom Feinsten. Das glaube ich dir jetzt zwar nicht so richtig, aber lass ich mal so stehen. Das war Holger Schrapel, er ist TV-Journalist in Leipzig und dort Experte für RB. Danke fürs Gespräch. Dann Dankeschön und ein tolles Spiel am Sonntag wünsche ich euch und uns. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan ist an Bord eines Flugzeugs. Vorne sitzen die beiden Piloten, er ist der einzige Passagier. Und die beiden Piloten merken irgendwann, oh Mist, der Flieger stürzt ab. Und da sagt der Co-Pilot, ach, Eintracht Braunschweig-Fan hat eh nicht alle Latten am Zaun, dem verklicker ich das schon, wir haben ja nur 2 Fallschirme. Und geht nach hinten und sagt, pass auf, ne, ich mache jetzt mal die Tür auf und dann springen sie raus. Wir stürzen zwar ab, aber ist gar kein Problem. Sie springen einfach raus und wackeln ganz dolle mit den Armen, flattern mit den Wangen und rufen immer, ich bin ein Kolibri, ich bin ein Kolibri. So, und der Eintracht Braunschweig und sagt, okay, dann mache ich das. Ne? Co-Pilot macht die Tür auf, Eintracht Braunschweig-Fan springt raus. Co-Pilot geht wieder zurück zum Cockpit und sagt zum Kollegen, ach, wusste ich doch, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Ja, das ist logisch. Ne? Und wir können jetzt unsere 2 Fallschirme nehmen, hab doch gesagt, das klappt. Und während sich die beiden Piloten im Fallschirm umschnallen, klopft es von draußen beim Cockpit an die Scheibe und da flattert der Eintracht Braunschweig-Fan mit den Armen und sagt, wie hieß nochmal der scheiß Vogel? Und damit sind wir durch mit der aktuellen Ausgabe. Nicht vergessen, gleich im Anschluss oder gleich im anderen Stream gerne weiterhören das Special über die Trainerdiskussion zwischen 2 Hörern des Wolferradios beziehungsweise auch Usern des Wolfsblogs. Das ist ganz interessant, das ist sehr spannend, glaube ich, interessiert ganz, ganz viele, also dranbleiben. Ich bedanke mich bei Sebastian für die inhaltliche Unterstützung und ja, hoffe drauf. Natürlich, ich habe es eben schon mal gesagt, wer will, kann mir auch gerne was schenken, außer den 3 Punkten. Sonntag habe ich Geburtstag, da muss es doch klappen mit dem ersten Heimsieg. Sonst wäre ich persönlich beleidigt und bin sauer. Bis dahin könnt ihr mir aber gerne nochmal schreiben, wie ihr die Sendung fandet, was euch sonst so beschäftigt. Bei Facebook, bei wolfsblog.de, alles gar kein Problem. Schreibt mir, kennt das Spiel mittlerweile. Und dann sage ich ganz einfach mal, in diesem Sinn, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke.